Ich seh aus wie dieser Franklin aus GTA. Ein reinstes Geschenk, meine DNA. Ich bang ein paar Mädels grad im Benz Modell Zähler. Sie denkt, ich wär'n Hengst und ich lenk den Mercedes. Fahr zum Gangbang, daneben kam ein Anruf. Ich hab hier paar Bitches, die geben Mann. Ich komm sofort, denn ich brauch nen Farbwechsel wie Neguan. Nehme dann die nächsten Hand, ich edel an meinem Penis dran. Ich geb ihr Cock, dass ihr denkt, das Mädel rappt mit nem Elefant. Bitch, ich steig im Mustang ein und fahr vor, Hardcore. Ey, mein Brustumfang ist Äquator. Tödliche Lines, ein König am Mic. Brutaler als denn je und ein Schönling zugleich. Ich will Bitches klären und brauche nur smart zu lächeln. Doch es bringt nichts aus, nem smart zu lächeln. Ich ficke im Sprinter die Note weg, sie blinzelt zum Superheld rüber. Das hier ist, ich ficke deine Mutter Rap. Bitch, mir liegt die Frauenwelt zu Füßen. Was bringen andere Rapper außer haufenweise Lügen? Yeah, ich bin der Prototyp-Banger. Bitches tragen Sweater mit nem Foto vom Rapstar drauf. Jeder wär gern wie ich. Muskulös gebaut, charmant und ein ernster Blick. Macho, nur für mich strip deine Chica. Yeah, denn ich steh im plötzlich Gewitter. Macho, mein Name ist Programm, so wie Microsoft. Ich mache Programm, ich verteile an Cops Päckchen. Sie haben noch Kombi wie in Firmenwagen. Ich boxe in ihren Firmenwagen, boxe gegen ihren Magen. Und sie fahren direkt mit Blaulicht nach Haus. Ich will Geld, es wird im großen Stile Rauschgift verkauft. Du fährst einen dicken Wagen, aber du leist ihn nur aus. Ich kauf das weiße Haus auf und ich streiche es blau. Bitch, ich weiß nicht genau, ich hab zig Wagen daheim. In Milliarden Farben zum Preis eines Mietwagenverleihs. Yo, ich habe den Hype, sag mir, wer will Stress. Und heute gleich kriegst du deine Trach und er zitterst vom Herkules der Neuzeit. Animalischer Sound, so wie ein Löwe, der brüllt. Dein Sound klingt wie von einer Möwe, die beim Vögeln ertönt. Spürst du die Aggression, so wie wenn ein Höhlenmensch brüllt. Ich bin ein Übermensch, übersättigt mit Schönheit gefüllt. Bitch, mir liegt die Frauenwelt zu Füßen. Was bringen andere Rapper außer haufenweise Lügen? Yeah, ich bin der Prototyp-Banger. Bitches tragen Sweater mit nem Foto vom Rapstar drauf. Jeder wär gern wie ich. Muskulös gebaut, charmant und ein ernster Blick. Macho, nur für mich strip deine Chica. Yeah, denn ich steh im plötzlich Gewitter.